1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, unsere Freitag-Nachtausgabe. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talk-Radio. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht, das heißt, ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, ganz egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 5050, Mailadresse domian@wdr.de. Und meine erste Anruferin heute Nacht, das ist die Anja. Und Anja ist 46. Hallo Anja. Hallo Domian. Um was geht's bei dir? Ja, bei mir geht es darum, dass ich im Begriff bin, aus meiner Anonymität als Herkunftsmutter herauszukommen. Ich habe vor 26 Jahren gleich nach der Geburt meinen Sohn zur Adoption freigegeben, habe seitdem nichts gehört und mich auch nicht auf die Suche begeben. Und mit fortschreitendem Alter beschleicht mich langsam das Bedürfnis, mein Kind kennenzulernen. Und ich habe jetzt... Weswegen hast du damals das Kind abgegeben? Ja, ich bin 20 gewesen. Ich war mitten in der Ausbildung. Ich bin nicht in einer Beziehung mit dem leiblichen Vater gewesen, wohnte bei den Eltern, sah meine ganze Zukunft gefährdet, bin dem ganzen Blabla der Adoptionsvermittlungsstelle auf den Leim gegangen. Sie machen das Beste für ihr Kind und sie müssen an das Kind denken. Mhm. Ja, und habe dann einfach unterschrieben. Hast du das Kind, ein Sohn ist das? Ja. Hast du den Sohn damals schweren Herzens abgegeben? Ja, ja. Sehr schweren Herzens. So, ja. Wolltest du gerade weitererzählen, was du angestellt hast? Ja, wie gesagt, ich habe jetzt Kontakt aufgenommen mit der Adoptionsvermittlungsstelle. Mhm. Zeitgleich habe ich den leiblichen Vater kontaktiert, weil er damals sagte, wenn es zu einer Kontaktaufnahme käme, irgendwann einmal wäre er auch gerne dabei. Mhm. Und ich habe ihn gleich gefunden, habe ihm gemailt, er hat sofort zurückgeschrieben. Und wen? Den leiblichen Vater gefunden oder den Sohn? Nein, den leiblichen Vater. Den leiblichen Vater, genau. Ja, genau. Das ist ja nun auch schon lange her und da verlaufen sich die Wege unter Umständen. Richtig, genau. Mhm. So, also hast ihn gefunden und er sagt, okay, ich bin dabei und mich interessiert das auch. Richtig, genau. Er hat, wie er sagt, hinter meinem Namen lange schon einen Haken gesetzt. Er hat nicht mehr damit gerechnet, dass ich mich irgendwann melde, weil er seinerseits bereits vor 8 Jahren versucht hat, Kontakt aufzunehmen. Mit dir? Nein, mit unserem Sohn und hatte zu der Zeit dann bereits einen brieflichen Kontakt mit der Adoptionsmutter und hat Fotos. Das heißt, es gibt da eine heiße Spur. Ja, es gibt eine ganz heiße Spur. Mhm. Natürlich, das ist ja alles verbrieft und in Unterlagen hinterlegt bei dieser diakonischen Adoptionsvermittlungsstelle. Mhm. Und aber er ist dann damals nicht weitergekommen oder weitergegangen? Nein, die Adoptiveltern haben absolut geblockt und haben gesagt, wir lassen es bei einem einmaligen Briefkontakt. Und solange der Sohn, der steckte damals mitten im Abitur, nicht selber nach uns suchen möchte, würden sie einen weiteren Kontakt gar nicht wollen. Aber, ja, es gab einen Briefkontakt zwischen dem Vater und dem Sohn? Nee, dem Sohn nicht. Ach, nur mit den Eltern, einmaliger. Ich verstehe, ja. Genau. So, und nun? Bitte? Ja, ist er und nun? Ja, so, und dabei ist es geblieben. Ja. Wir haben dann jetzt Kontakt aufgenommen, nochmal zu dieser Vermittlungsstelle, hatten einen gemeinsamen Termin in der vorletzten Woche. Mhm. Und das Ganze nimmt jetzt seinen Lauf. Es ist ein Brief an die Adoptiveltern rausgegangen, obwohl unser Sohn diese Woche 26 Jahre alt geworden ist. Das muss er ja nur selbst entscheiden. Richtig, aber es läuft, wie die sagen, erstmal über die Eltern. Hoffentlich reichen die den Brief auch weiter. Ja, das bleibt abzuwarten. Mhm. Also wenn sich da von Seiten unseres Sohnes nichts tut, geht diese Adoptivvermittlungsstelle dann über die müssen sich die Adresse, sagte die, raussuchen übers Bürgerbüro und würden ihn dann selber anschreiben. Mhm. Also alles ganz obskur und kompliziert. Ja. Das heißt, also dieser Brief ist an die Eltern jetzt raus und ihr wartet im Moment auf eine Reaktion. Richtig, so genau. Ist es. Mhm. Ja. Was war denn eigentlich mit dem leiblichen Vater damals? Wollte der auch, dass das Kind adoptiert wird? Ja. Also ja und nein. Ich habe ihm erst von seinem Sohn erzählt, nachdem das Kind geboren war. Da war der Sohn 2 Wochen alt, weil wir hatten auch keinen Kontakt in der Zwischenzeit. Und war da das Kind noch bei dir? Ich habe das Kind nie gesehen. Du hast es nie gesehen? Ich habe gesagt... Ah, das heißt also, er ist informiert worden, nachdem das Kind geboren und schon adoptiert war, quasi weg von dir war. Ja, von mir weg war, adoptiert war es okay. Ja da noch nicht. Verstehe, aber, ja, das ist ja komplizierter. Wie hat der denn damals reagiert, dass du nichts gesagt hast und dass du dann auch noch das Kind freigegeben hast zur Adoption? Der war fürchterlich geschockt, aber mehr fürchterlich geschockt darüber, dass ich die Schwangerschaft so alleine durchgezogen habe und natürlich auch die Geburt. Das hat ihm sehr leid getan, dass er mir da nicht helfen konnte. Mhm. Wir haben kurzzeitig sogar überlegt, das Kind wieder zu uns zu nehmen. Mhm. Aber ja. Aber du warst mit diesem Mann, so habe ich es ja verstanden, nicht auch während der Schwangerschaft nicht zusammen. Nein, waren wir nicht. Mhm. Nein. Aber ich kenne ihn, seit ich weiß nicht, 6, 7 Jahre alt bin. Also wir sind uns schon sehr, sehr bekannt. Diese Frage ist, wenn viele Leute sagen, ja gut, wenn die zusammen gewesen wären, hätte er ja auch mitbekommen, dass du schwanger bist. Das ist nicht richtig, genau. Ja, nicht unbedingt. Es gibt auch Fälle, das haben mir ja auch schon Frauen erzählt, die ihre Schwangerschaft komplett geheim gehalten haben. Selbst ihren allerengsten Kreis, und das funktioniert manchmal auch. Ja, aber du warst eben nicht zusammen mit dem Mann. Nö, aber ich konnte es auch bis zum Ende. Keiner hat es gemerkt und ich habe das ganz geheim gehalten. Auch die Eltern, die haben es erst kurz vor Schluss erfahren. Mhm. Da ist man manchmal in so einer ganz bescheuerten Stimmung und will das gar nicht sagen. Wer hat dich denn dann überhaupt damals, da musst du erstmal die Idee gekommen sein, ich mach das mit der Adoption. Haben deine Eltern dich dahin gedrängt? Oder nein. Wer hat das denn gemacht? Das war ich selbst. Ich wollte eigentlich das Kind alleine zu Hause zur Welt bringen, weil zum geplanten Geburtstermin wären meine Eltern für, ich glaube, 6 Wochen in Amerika gewesen. Und da hatte ich gedacht, okay, dann kann ich das Kind alleine Wahnsinn. Zur Welt bringen. Warum hattest du denn so Angst, dass die Eltern das erfahren? Ja, das frage ich mich heute noch. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Das ist vor 20 Jahren gewesen. Ja, vor 26 Jahren. Okay, das war ja nur auch keine arme Zeit in Deutschland. Das heißt, man hätte irgendwie ein Kind durchbringen können und es hätte auch gehen können. Es ging auch nicht um das Durchbringen. Also ich habe einen sehr guten intellektuellen und sozialen Hintergrund gehabt. Mhm. Es war einfach die Scham zuzugeben, Mensch, ich kriege jetzt gerade ein Kind. Wahnsinn. Und war das denn so ein sehr konservatives Elternhaus? Ja, kann man sagen, Ah ja, daher wird der Wind. Ja. Mhm. Und trotzdem wollten meine Eltern nicht, dass ich das Kind weggebe, aber ich habe mich da durchgesetzt und habe gesagt, nein, ich möchte es im Moment nicht. Und so machen wir das. Und dann haben meine Eltern sich auch komplett zurückgezogen und gar nicht weiter insistiert. Und ja, dann. Wie sind denn dann so die Jahre verlaufen? Hast du das Kind zunächst vergessen? Nein, niemals. Nie. Also ich bin bestimmt die ersten 10 Jahre abends mit gebrochenem Herzen ins Bett und morgens genauso auch wieder wach geworden. Hm. Immer wahrscheinlich mit den Gedanken, wie geht's ihm jetzt, was macht er, richtig, wo ist er? Hm. Genau, kann wo man ist sagen, er, wie lebt er? Genau. Hm. Kann man sagen, je älter du wurdest, desto stärker wurde dieses Gefühl? Ja, kann man sagen. Daher jetzt auch der Schritt, ihn nun endlich kennenzulernen. Richtig, er wird dasselbe fragen, was ich gefragt habe. Warum hast du mich oder warum habt ihr mich, warum hast du mich in dem Fall weggegeben? Hast du Angst vor dieser Frage, die er... Nein. Glaubst du, er wird dich verstehen? Ja. Was macht dich so sicher? Weil ich so offen bin. Mhm. Ich muss dir ehrlich sagen, ich respektiere natürlich deine Lebensentscheidung, darum geht's ja gar nicht. Aber so im ersten Moment war ich gerade auch ein bisschen stutzig und dachte so, war das nötig? Vielleicht denkt er das genauso. Nee, das glaube ich nicht. Mhm. Mhm. Nein, glaube ich nicht. Mhm. Nee. Ja. Das wollen wir hoffen. Und wenn er es im ersten Moment so glaubt, dann kannst du es ihm ja noch klarer und ausführlicher erklären, wie du das im Rahmen hier eines Interviews machen kannst. Ihr habt ja dann hoffentlich viel mehr Zeit, euch auszutauschen. Und ja, du kannst ihm das alles erzählen, wie die Lebensverhältnisse damals waren. Richtig, und die waren ja gar nicht so schlimm. Aber was ich viel wichtiger finde, ist, es gibt so viele adoptierte Kinder, die vielleicht eine Mutter im Hintergrund haben, die nach ihnen sucht. Mhm. In den seltensten Fällen gibt es auch den Vater dazu, weil die Mütter oftmals gar nicht wissen, wer überhaupt der Vater ist. Und das ist in diesem Fall ganz anders. Richtig. Das heißt, der Junge kriegt mit einem Schlag seine leiblichen Eltern zu Gesicht. Das ist ja eine Sensation letztendlich. Und wir machen das gemeinsam. Ja, wir super. Stehen beide gemeinsam da, ja, und sagen, wir sind hier. Das ist wirklich schön. Und frag uns. Hast du eigentlich dann noch weitere Kinder bekommen? Ja, ich habe einen Sohn, der wird 16 im November. Ja, weißt du auch von dem Bruder, den er hat? Ja. Ja, der weiß davon. Ja. Was für eine aufregende Sache, Anja. Ja. Dann wünsche ich dir und deinem Ex-Partner natürlich ganz viel Glück, dass das klappt. Hoffentlich jetzt schon über den Weg der Adoptiveltern, und wenn nicht, dann später dann direkt über den Jungen. Da kann ja was ganz Neues entstehen, ne? Und eine ganz neue Verbindung, ein ganz neuer Lebensabschnitt auch. Genau. Super. Also wir drücken alle die Daumen und wünschen viel Glück und Erfolg. Danke, Domian. Und ich werde mich melden, wenn es Neuigkeiten gibt. Ja, das finde ich sehr interessant. Melde dich doch bitte mal. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Ja. Alles Gute. Danke, Domian. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. So, wir machen weiter mit Petra. Petra ist 53. Guten Morgen, Petra. Ja, guten Morgen. Um was geht's bei dir? Bei mir geht's um Verzeihen und Mirko, was du ja gestern als Thema angeschnitten hattest. Unter anderem, ganz genau, ja. Das haben wir gestern diskutiert. Vielleicht nochmal für die Leute, die gestern nicht dabei waren. Ich habe mich bezogen auf einige Interviews der Eltern von Mirko. Mirko ist der Junge, der 2010 entführt, missbraucht und ermordet wurde. Und die Eltern sagen heute, jetzt auch in einem Buch erschienen, die Ausformulierungen, dass sie dem Täter verzeihen und dass sie für den Täter auch beten. Also für mich ist das völlig unverständlich. Also ich könnte den niemals verzeihen. Ich habe auch selber Kinder, also eine Tochter und zwei Söhne von meinem Mann und zwei Enkelkinder. Und wenn denen sowas passieren würde, also, und ich würde diesen Täter wirklich in die Finger kriegen, ich glaube, dann wäre ich selber auch zu mordfähig. Also ich so hassen, also den könnte ich nicht verzeihen. Auf keinen Fall. Ich bin zwar auch ein gläubiger Mensch. Das wollte ich gerade fragen, denn die Leute begründen das ja, die Eltern begründen das mit ihrem starken Glauben an Gott. Ja, ich bin auch ein gläubiger Mensch, aber ich finde, Verzeihen, das muss man nachvollziehen können. Warum macht jemand einen Fehler oder eine schlimme Tat? Wenn dein Kind entführt, ermordet... Ja, aber das kann man ja gar nicht nachvollziehen, wenn ein Kind ermordet wird und wenn er den auch noch aus, sagen wir mal, egoistischen Gründen, das ist ja purer Egoismus, um seine Sexualität zu befriedigen, tötet und missbraucht ein Kind. Ja. Also einen größeren Egoismus gibt es ja gar nicht. Ja. Und wir alle wissen nicht, was er mit dem Jungen angestellt hat, bis er dann gestorben ist. Darüber sagt der Täter ja bis heute nichts. Er sagt also nichts, schlimmste also heute auch nicht wirklich. Und schlimmste wenn Vermutung. Er dann auch vielleicht mal so ein leises Entschuldigung im Gerichtssaal sagt, aber das ist ja gar nicht zu glauben. Wenn den jetzt wieder rauslassen würde, würde er wahrscheinlich schon den nächsten schnappen. Mhm. Und da ist kein, also bevor der Vergebung muss erstmal das, finde ich, das Verständnis kommen für den Täter, dass man es irgendwie nachvollziehen kann, warum der dazu gekommen ist. Ja, aber kann man das überhaupt je irgendwie nachvollziehen? Ja, das will man bei, das überhaupt bei solchen nachvollziehen? Taten nicht. Ich meine jetzt im Allgemeinen, wenn es um Verzeihen überhaupt geht. Dann sagen, ich erstmal nachvollziehen können, warum jemand tut er sowas. Ja. Ne? Nun sagen ja alle Leute, dass und ich glaube, das stimmt ja auch, dass Hass ein ganz schlimmer Lebensbegleiter ist und Hass einen selbst am meisten schadet. Wahrscheinlich wird er mich dann auch umbringen, der Hass, aber ich würde ihn hassen. Ich würde ihn bis zum letzten Atemzug hassen, wenn er mein Kind nur sagst ist. Du sagst du, dass du auch eine gläubige Frau bist. Ja. Stell dir das nur mal theoretisch vor, dein Kind wäre ermordet worden. Ja. Hätte das deinen Glauben an Gott erschüttert? Nein. Nein. Ich würde auch wissen, dass ich ihm eigentlich verzeihen müsste. Also, aber dann da würde käme ich nicht wirklich sagen, lieber Gott, ich kann ihn nicht verzeihen. Aber da käme nicht die Frage auf, Gott, warum hast du das zugelassen? Nein. Und Gott kann kann ja nichts dafür. Das finde ich sowieso immer so eine Gottesfrage, die ich überhaupt nicht verstehe. Gott ist ja nicht verantwortlich für die bösen Taten der Menschen. Aber warum lässt er überhaupt böse Taten zu? Er ist doch allmächtig. Ja, dann stell dir mal vor, er wird es nicht zulassen, dann wären wir ja Marionetten. Dann hätten wir ein gutes Leben in Glück und Liebe. Das wäre doch nicht schlecht. Ja, aber wir hätten keinen freien Willen und wären Marionetten. Mhm. Ich glaube, Gott will schon, dass man aus eigenem Antrieb zu ihm findet oder gut ist. Mhm. Und nicht, weil er uns an irgendwelchen Strippen und Fäden zieht. Mhm. Dann könnte er ja auch ein paar Puppen sich anschaffen. Aber dann muss so ein unschuldiges Wesen wie ein Kind dann so ein großes Leiter tragen duldet Gott? Ja, er duldet es, weil er ihn davon nicht abhalten kann, weil er böse ist und weil das Böse eben auch in der Welt ist, genau wie das Gute. Es gibt immer. Aber dieser Gott wird doch als allmächtig beschrieben. Ja, er könnte allmächtig, ich glaube, er könnte aus uns schon Marionetten machen, aber das will er ja nicht. Ne? Und das Böse, da sind wir in der Yin und Yang, das Böse wird auch zur Welt. Es ist einfach beides da. Gut, da sind wir in einer sehr komplizierten theologischen Diskussion, die nie zu einem Ende führt und nie zu einem Ergebnis führt. Ja, wahrscheinlich. Ja, in der Tat. Wahrscheinlich nicht. Ja, ja. Aber also, das heißt, das ist ja interessant. Das heißt, du könntest diesem Mann nicht vergeben, du würdest den hassen. Ja. Dennoch würdest du deinen Glauben an Gott nicht verlieren. Nein. Könntest dann aber zumindest Trost in deinem Glauben finden vielleicht, einen gewissen Rückhalt zumindest. Ich würde das, so wie gestern, war auch ein Anrufer mal da, da sagte er, Gott wird ihn sanft in den Himmel gehoben haben. Ne? Er wird bei ihm gewesen sein. Das glaube ich zum Beispiel schon. Hat mich schon provoziert. Die Vorstellung, dieses Kind wird malträtiert, es wird sexuell missbraucht, es wird geschunden. Man vermutet ja, dass er ihn sehr misshandelt hat, bis der arme Junge dann gestorben ist. Ja, und dann zu sagen, Gott hat ihn sanft in den Himmel gehoben, da hört bei mir so das Verständnis aus. Mal auf, muss ich dir sagen. Ja, ich denke schon, dass Gott dann trotzdem bei ihm irgendwo war, weil er eben ein unschuldiges Kind war und dass er ihn auch irgendwo dann wirklich zu sich genommen hat. Was glaubst du, welche Strafe ist gerecht für den Täter? Er dürfte auf keinen Fall wieder raus, weil allein schon um die Gefahr zu bannen, dass er niemals wieder raus dürfte. Und eine gerechte Strafe gibt's gar, also da werde ich höchstens. Das geht aber nicht so weit bei dir, was ja nun auch viele Leute dann im Affekt dann auch sagen, für solche Fälle fordern wir die Todesstrafe. Na, ich bin generell gegen die Todesstrafe, obwohl ich ihn dann auch, wenn es jetzt um mein Kind gehen würde, ihn am liebsten tot sehen würde. Mhm. Aber ich glaube, das ist dann auch eine ganz natürliche Reaktion. Absolut, ja. Aber ich wäre trotzdem gegen die Todesstrafe, weil das wird dann wieder, das wird dann so ausgeweitet, dann werden wieder auch ganz andere Menschen hingerichtet. Mhm. Und prinzipiell hat, glaube ich, der Mensch auch nicht das Recht, jemand anderen das Leben zu nehmen. Dazu haben wir einfach nicht das Recht. Aber wir haben das Recht, den Fehler immer wegzusperren und so wegzusperren, dass er nie wieder was Böses tun kann. Das sehe ich auch so, Petra. Da sind wir dann einer Meinung. Ja. Und ich danke dir für deinen Anruf und für deine Meinungsäußerung. Ja, bitteschön. Alles Gute. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Übrigens, ihr Lieben, unser Interview gestern zu Pezzoni hat große Wellen geschlagen, war und ist in allen Medien in Deutschland besprochen worden. Also das hat schon eine große Wirkung gehabt, wollte ich euch mal nur so zwischendurch erzählen. Dennis ist hier, Dennis ist 36, guten Morgen. Morgen. Dennis, guten Morgen. Um was geht's? Es geht bei mir darum, dass ich ziemlich viel Mist gebaut habe. Ich bin verheiratet, hatte eine Beziehung nebenbei und die ist dann ziemlich alles schief gelaufen und jetzt habe ich halt im Endeffekt alles verloren, was ich hatte. Also die Beziehung ist weg und die Ehe? Beziehung ist weg, Ehe ist weg, wir hatten ein eigenes Haus und so weiter, was wir uns aufgebaut hatten. Wie lange wart ihr verheiratet oder zusammen? Zusammen waren wir, jetzt wären wir 18 Jahre zusammen. Oh, 18 Jahre? Ja. Boah, das ist eine lange Zeit für einen 36-Jährigen. Ja, wir waren 18, 1994, sind wir zusammen und seitdem bin ich mit ihr zusammen. Kinder? Drei. Drei Kinder? Ja. Und wie lange hattest du eine Affäre? Die Affäre ging fast 2 Jahre. Jetzt bis zum Schluss. Jetzt ist seit einem Jahr Schluss. Fast einem Jahr. Ich meine, ging die Affäre so lange quasi, wie auch die Ehe ging? Nein, die Affäre, also mit der Ehe zusammen, das war ungefähr ein Jahr. Mhm. Danach hatte ich mich entschieden, halt bei meiner Affäre zu bleiben. Mhm. Ich bin dann zu ihr gezogen, habe mit ihr zusammen gewohnt. Und nach 10 Monaten circa, nachdem wir zusammen gewohnt haben, hatten wir darüber geredet und haben uns eigentlich entschieden, dass ich zu meiner Frau und den Kindern zurückgehe. Und die Frau wollte das? Und die Frau hatte das akzeptiert. Warum? Warum hast du dich dann? Ich bin zurück zu meiner Frau und das war halt, wir hatten uns da schon auseinandergelebt und das war nicht mehr so, wie es früher mal war. Hm. Und im Herzen hing ich halt immer noch an der Affäre. Darf ich dich was bitten? Da läuft Musik im Hintergrund, ne? Kannst du die mal wegschalten? Das irritiert mich ein bisschen. Kann ich jetzt nicht, weil ich bin gerade auf der Arbeit. Ach so, okay, das geht auch so. Kein Problem, dann lass uns weiterreden. Aber dich hat es denn zu den Kindern hingezogen? Es hatte mich zu den Kindern hingezogen und ich wollte halt, dass die Kinder es und gut hatten und der Vater dabei ist. Mhm. Und das hat halt nicht so geklappt, wie ich es haben wollte. Und wir hatten uns immer jeden Tag mit meiner Frau gestritten. Ja. Also du bist dann de facto wieder zurückgegangen und es hat aber dann nicht so geklappt. Das hat nicht so geklappt, genau. Und dann wollte ich wieder zurück halt zu der Affäre. Ja, du bist ja auch lustig. Von einem Bett ins andere. Nein, nicht so von einem Bett ins andere, sondern ich konnte mich ja nie davon trennen. Ja, ich wundere mich, dass die Frauen das mitmachen. Bist du denn dann wieder zurück zu deiner... Nein, bin ich nicht. Das wollte die Affäre nicht? Das wollte sie nicht. Mhm. Und wir hatten uns ja darüber unterhalten und wir hatten uns ja getrennt und sie wollte das halt nicht mehr. Und jetzt im Nachhinein, jetzt nach einem Jahr, ist schon fast ein Jahr Schluss und jetzt hast du keinen mehr? Habe ich keinen mehr und es macht mich halt ziemlich fertig, dass die Kinder sich immer mehr von mir... Ja, wie sieht denn der Kontakt... Erstmal, wie alt sind die Kinder? 12, 10 und 5. Okay, wie sieht denn der Kontakt aus zwischen dir? Regelmäßig? Regelmäßig, eher unregelmäßig. Ich rufe immer an und möchte immer Kontakt. Nur ich richte mich da eigentlich ganz nach meiner Frau und dann immer nur, wann sie möchte. Hast du denn auch das Sorgerecht? Nein, wir sind noch nicht vor Gericht und haben das noch nicht, also wir sind noch nicht geschieden und haben das auch noch nicht eingeladen. Könntest du denn das in deinem neuen Leben auch so einrichten, dass die Kinder zum Beispiel jedes zweite Wochenende zu dir kämen beispielsweise? Gerne, von mir aus jedes Wochenende. Ja, dann musst du dafür kämpfen, dass das passiert. Du wirst die Frauen nicht zurückkriegen, aber die Liebe deiner Kinder, darum musst du dich und um den Kontakt zu den Kindern musst du dich kümmern. Da bemühe ich mich sehr darum. Nur ich merke immer wieder, wenn ich den Kindern jedes Mal jede Woche mal sehe oder alle 2 Wochen mal sehe, dass halt die Kinder sich immer mehr von mir entfernen. Ja, das verstehe ich. Deswegen musst du ja alles daran setzen, dass da eine Regelmäßigkeit reinkommt, dass die vielleicht auch bei dir überdachten an einem Wochenende oder wie auch immer. Ja, das mit den Übernachten geht zurzeit leider auch noch nicht, weil ich auch noch keine eigene Wohnung habe. Ja, das meinte ich. Also musst du alles organisieren, damit du da diesen Teil deines Lebens ordentlich leben kannst. Und dir auch da keine Vorwürfe machen musst später mal. Ja, und das ist ja mein großes Problem. Ich bekomme einfach dieses nicht auf die Reihe, dieses Leben vernünftig wieder aufzubauen. Ich habe auch meine Arbeit in der Zwischenzeit auch verloren. Und ich falle manchmal in so ein tiefes Loch, dass ich da halt nicht mehr rauskomme. Aber du arbeitest gerade, wo arbeitest du denn da? Das ist jetzt nur nebenbei, um halt Ablenkung nebenjobmäßig, weil ich meine richtige Arbeit verloren habe und nichts tun, ist auch nicht mein Ding. Und das ist einfach nur nebenbei, damit ich einfach nicht den ganzen Tag nachdenke. Verstehe. Ist das so ein Spielsalon oder sowas? Ja. Das höre ich an den Geräuschen. Was hast du denn früher beruflich gemacht? Ich war bei Aldi. Ach so, ja. Also das heißt, rein theoretisch könntest du wieder in diesen Einzelhandelsberuf hineingehen? Könnte ich nicht, weil gesundheitlich... Ich habe einen Bandscheibenvorfall, eine Bandscheibenprothese. Okay. Und dadurch habe ich, durch diese Krankheit habe ich auch eigentlich meine Arbeit verloren. Ah, also da sind verschiedene, vieles, genau, was aufeinander gekommen ist. Und eine Wohnung? Du hast auch keine eigene Wohnung im Moment? Momentan nicht, wohne beim Kollegen. Oh, ich suche eine eigene Wohnung, nur ist auch schwer, zur Zeit eine vernünftige eigene Wohnung zu bekommen, weil finanziell... Ja, natürlich, verstehe. Durch Schufa und so weiter. Wie ist denn die Stimmung zwischen dir und deiner ehemaligen Frau? Wir unterhalten uns eigentlich, die Stimmung ist eigentlich ganz gut. Mhm. Allerdings ist natürlich auch da die Distanz. Ja, ich meine, das ist ja gar nicht so schlimm. Ich finde, die Stimmung sollte auch auf jeden Fall neutral oder gut bleiben, damit ihr beiden das mit den Kindern gut regelt. Das ist jetzt die wichtigste Aufgabe, finde ich. Ja, da sagt meine Frau auch, das macht sie für die Kinder und sie will nicht, dass die Kinder ohne ihren Vater und sie wird den Kindern auch nicht den Vater nehmen. So, das ist schon mal eine gute Einstellung. Hat denn deine Frau so ganz klar und definitiv gesagt, ich will auf keinen Fall mehr mit dir, Dennis, eine Beziehung haben? Ja. Ja, gut, okay. Dann muss man das akzeptieren. Dann tut ja, ich akzeptiere das und ich lasse sie auch damit in Ruhe. Ich sage, ich helfe euch, wo ich nur kann. Mhm. Nur halt... Aber ich mag schon, da sind so viele Baustellen in deinem Leben. Richtig. Und du sackst psychisch und seelisch auch immer wieder mal ziemlich ab. Genau, ich nehme auch zurzeit Schmerztropfen, die ich normalerweise nicht gegen die Schmerzen, sondern nehme, damit ich betäubt werde. Oh nee, das ist schlimm. Damit darfst du gar nicht anfangen. Ich habe da schon seit 2-3 Wochen nehme ich diese und habe ich schon ein bisschen in die Abhängigkeit gegangen. Mhm. Ja, noch geht das. Noch. Das musst du unbedingt abbrechen. Trinkst du Alkohol? Alkohol nicht, nein. Ja. Für Alkohol war ich eigentlich nie der Typ. Ja. Alkohol nehme ich nicht. Okay, aber ich nehme jetzt zwar keine Drogen oder so, aber halt diese Tropfen, die ich hatte. So, pass auf, Dennis. Ich möchte, dass meine Psychologin jetzt mit dir spricht. Meine Psychologin wird sich erstmal nochmal eingehender mit dir unterhalten und dir einige konkrete Vorschläge machen, auch was du erstmal für dich tun kannst, um dich zu stabilisieren. Das ist wichtig, damit du dein Leben einigermaßen auf die Reihe kriegst, wie du auch von diesen Schmerztropfen so schnell wie möglich runterkommst. Meine Bitte, du legst auf, die Magdalena, so heißt die Psychologin, ruft dich an. Versuche, das, was du jetzt an Tipps an die Hand bekommst, versuche das umzusetzen. Das tust du für dich, das tust du für deine Kinder. Ja. Weil wenn du jetzt weiter, du rufst ja auch deshalb an, wenn es weiter so ist wie jetzt, habe ich etwas Sorgen um dich und um deine Kinder. Ja, ich mache mir eher selber Sorgen um mich, weil ich komme, manchmal geht's mir gut, jetzt momentan ist mir eigentlich, geht's mir ziemlich gut, nur manchmal falle ich in seinen Tiefen, da habe ich einfach nur keine Lust mehr zu leben. Ja, verstehe. Dann verliere ich die Lebenslust. Ja, es ist ja auch ein großer Verlust, den du da erleidest. Die Familie ist weg und dann hast du die beiden Beziehungen verloren. Wer da nur schuld ist, sei mal dahingestellt. Aber es geht dir halt schlecht. So, Dennis, bitte auflegen und du wirst zurückrufen von Magdalena, meiner Psychologin. Okay, danke schön. Viel Glück und alles Gute wünsche ich dir. Danke schön. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, nächste Woche ist wieder in einer Nacht Themennacht. Das haben wir diese Woche nicht gemacht, aber nächste Woche machen wir das. Und wir wollen nächste Woche mal ein bisschen experimentieren. Nächste Woche heißt das Thema Domian weltweit. Ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die verstreut irgendwo auf der Welt etwas Ungewöhnliches tun. Also zum Beispiel vielleicht auf einer Ölplattform arbeiten oder Gold in Alaska suchen oder vielleicht Bratwürste in China verkaufen oder weiß der Teufel was. Wir kriegen ja immer wieder mit, dass wir per Internet wirklich überall gehört oder gesehen werden und hatten ja auch schon einige sehr interessante Anrufe. Wir wenden uns jetzt mal raus in die weite Welt und ich bin sehr gespannt, was ihr, die Zuhörer, in ganz fernen Ländern oder Zuschauer in ganz fernen Ländern und erzählen werdet, was ihr da so macht und wie es euch auch dort geht. Also wenn ihr euch anmelden wollt für Domian weltweit, dass wir uns unterhalten nächste Woche, dann mailt uns doch bitte schon unter domian@wdr.de Stichwort Domian weltweit. Bin sehr gespannt, was da alles kommen wird. So. Jetzt machen wir weiter mit der heutigen Sendung, 0800 220 50 50 und hier ist Claudia und Claudia ist 39 Jahre alt. Hallo Claudia. Hallo Domian. Hallo Claudia. Hallo. Also erstmal freue ich mich wahnsinnig, dass ich durchgekommen bin. Ich bin ein riesengroßer Fan von dir. Dankeschön, das freut uns sehr. Also wirklich ganz, ganz, ganz großer Fan. Und ja, ich rufe jetzt heute an, weil meine Mutter vor 2 Monaten gestorben ist. Das tut mir sehr leid. Das ist eine schlimme Zeit jetzt. Ja, das ist wirklich ganz schlimm. Also es ist eigentlich jetzt so, jetzt ist auch schlimm, aber vorher war noch viel schlimmer, weil sie schon sehr lang krank war. Also ich muss kurz ausholen. Ich bin alleinerziehend groß geworden mit meiner Mutter und meinem Bruder. Und meine Mutter hatte wirklich ein ganz hartes Leben mit einem Mann, der Schulden gemacht hat. Und also mein Vater, und den ich auch nicht wahnsinnig gut kannte, ein paar Mal gesehen habe nur. Und also die Mama hat euch beiden durchgebracht. Genau, die hat uns beide durchgebracht und das ziemlich gut auch. Wir haben beide studiert und haben alle irgendwie, also einen riesen Schuldenberg hat sie abgearbeitet, Schulden von meinem Vater mit verschrotteten Autos und. Also ganz schlimm eigentlich. Was hat denn die Mama so gearbeitet? Die war Verwaltungsangestellte eigentlich. Also ganz normal, aber die hat wahnsinnig viele Überstunden gemacht immer und hat sparsam nebenbei gelebt, noch geputzt und hat alles gemacht irgendwie, damit sie uns durchbringt. Und also das hat sie auch ziemlich gut gemacht und hat dann vor 8 Jahren ihren Traummann kennengelernt am Gardasee, ein Schweizer, und hat den dann geheiratet ein Jahr später und alles war toll auf einmal, ja. Oder fast alles. Also ich habe dann noch studiert, ich war dann auch alleinerziehend. Das waren schon noch so Probleme, ne, die sie hatte, aber es war für sie eigentlich alles ganz toll und sie hat ausgesorgt gehabt irgendwie. Endlich mal glücklich. Endlich mal glücklich, ja. Und dann wieder ein Jahr später hat sie die Diagnose bekommen, Brustkrebs. Da war sie wie alt? Da war sie 73, glaube, nee, bisschen um die 75, nee, 65. 65, ja. 65, ja. Ja, und dann hat sie jetzt diese ganze Beziehung eigentlich mit dieser Krankheit gelebt. Mhm. Und die Krankheit, es war erst so, dass ihr diese eine Brust amputiert wurde und dann ist halt, war eine Weile Ruhe, 5 Jahre, also, und dann das übliche furchtbare Auf und Ab bei diesen Schwellen. Ja, ganz schlimm, also bei uns allen. Also bei mir auch, weil ich wahnsinnig gehangen habe an meiner Mutter. Und ist sie denn bis zum Schluss mit ihrem Partner zusammengeblieben? Ja. Ja. Ja. Und wie alt ist jetzt deine Mutter geworden? 74. 74. Ja. Vor 2 Monaten an den Folgen von Brustkrebs gestorben. Ja, sie hat also Metastasen in den Knochen und dann irgendwann im Rückenmark und dann ist es ins Kleinhirn und Hirnrinde übergegangen. Ja, und dann hat mir vor 2,5 Monaten der Arzt gesagt, ein ganz netter Arzt, sie hat einen ganz netten Arzt gehabt und davor hatten wir auch schon den Hospizdienst benachrichtigt und der kam auch, oder da kamen mehrere Schwestern und haben mit uns gesprochen. Das Problem war, meine Mutter hat nie darüber geredet, dass sie sterben wird. Das heißt, und wir haben auch nie miteinander darüber gesprochen. Du hast es auch nie angesprochen? Nein. Aber sie wusste sie denn, dass es so ernst ist? Ja, also ich weiß es nicht. Ihr Arzt, mit dem ich ein sehr gutes Verhältnis hatte, dann bis zum Schluss, der hat gemeint, sie wusste es schon. Er hat mit ihr einmal drüber gesprochen, aber untereinander war es ein totales Tabuthema. Ist sie zu Hause gestorben? Ja. Warst du bei ihr? Ja, also wie gesagt, der Arzt hat dann gesagt, 2 Wochen vor ihrem Tod, es dauert noch 1 Woche und es wäre gut, wenn jemand da wäre. Mhm. Und mein Stiefvater war zwar da, aber das ist so ein Bergsteiger und der braucht immer irgendwie Aktion und der konnte sich da nie so hinsetzen. Yeah. Und der Arzt hat eben dann zu mir gesagt, es wäre gut, wenn jemand da ist und hat mich auch entsprechend angeguckt. Und dann wusste ich schon, okay, also ich muss mich jetzt hinsetzen und sie massieren und mit ihr Musik hören und Fotoalben gucken und so. Hat sie denn in den letzten Tagen sehr stark und schlimm gelitten? Nein. Überhaupt nicht. Also sie hatte quasi kaum Schmerzen, höchstens so mal beim Lagern oder so. Sie war auch also gut medizinisch behandelt worden dann. Ja, ganz gut. Ja. Also es war wirklich durch diesen Hospizdienst. Das war ganz toll. Also ja. Ach so, das war ein ambulanter Hospizdienst, genau, der nach Hause gekommen. Die kamen immer. Die haben auch angerufen, wie es uns ging. Und also das kann ich nur jedem empfehlen. Ja, das war muss so man toll. Muss man vielleicht nochmal sagen. Das wissen gar nicht alle Leute, dass man auch einen ambulanten Hospiz und einen ambulanten palliativmedizinischen Dienst in Anspruch nehmen kann. Das war also da beides in einem. Ja und das ist ja auch kostenlos, muss man sagen. Also jetzt, wenn man jetzt Angst hat vor Kosten und Pflege und das war ja bei uns auch alles Pflegestufe einstellen und so weiter und so fort in den letzten zwei Wochen und man denkt sich, ja, was soll das? Die liegt hier und jetzt kommt da noch jemand von der Krankenkasse, aber die kamen halt völlig unkompliziert. Die ruft man an. Also rundherum eine gute Erfahrung damit gemacht. Also absolut. Mhm. Wir haben da auch wirklich, wir sind ihnen unglaublich dankbar. Die waren so da für uns, auch als Angehörige. Mhm. Als deine Mama gestorben ist, warst du da alleine mit ihr? Nein, also ich, es war dann eben so, ich lag zwei Wochen quasi bei ihr im Bett mit und habe ihre Füße massiert und ihre Hände massiert und habe ihr Fotoalben gezeigt und mit ihr Musik gehört und mit ihr gesprochen und hatte auch war sie ganz, noch ganz klar bei Verstand? Nein, war sie, also sie, man konnte ihre Zähne nicht mehr reintun zum Beispiel. Und sie sah eigentlich aus wie so ein, ich habe immer gesagt, sie sieht aus wie so ein reines, neugeborenes Vögelchen. Also sie hat da irgendwie immer so, sie hat auch teilweise gelächelt, und ich habe dann irgendwann mal so vier Tage bevor sie gestorben ist, habe ich gesagt, Mama, ich hab dich lieb. Und das haben wir uns zum Beispiel nie gesagt. Also ich bin da ganz anders, ich sage es meinem Sohn ständig, vielleicht zu viel, aber Hat sie reagiert? Ja, und dann hat sie mich angeguckt mit großen Augen und dann habe ich gesagt, Mama, gell, du hast mich auch lieb. Und dann hat sie so genickt und gelächelt. Mhm. Und das war für mich ganz rührend. Toll. Sehr rührend, sehr rührend. Ja. Wie war die letzte Stunde und die letzten Minuten deiner Mutter? Ja, also wir haben dann schon so gemerkt, irgendwie, okay, jetzt langsam geht's nicht mehr. Und ich habe dann ihre Beine angeguckt und sie hatte so marmorierte Beine ganz stark und der Puls wurde immer schwächer an der Hand. Und ich habe dann einfach nur noch meine Hand auf ihr Herz gelegt direkt. Und den Tag davor war es so, dass sie richtig so einen Todeskampf hatte, wie man das ja auch öfter mal so liest. Oder so, das für mich war das eigentlich wie ein Totentanz, richtig. Ich lag bei ihrem Bett, ich habe mich in dieses Luftbett damit reingelegt und wir haben irgendwie die Hände verschränkt und sie hat da irgendwelche so krampfartigen Bewegungen gemacht und die Hände in die Höhe, aber es war für mich wie so ein Ballett fast, ja. Also aber war doch für dich wahrscheinlich auch furchtbar oder traurig. Es war furchtbar, aber es war irgendwie auch, es war eine ganz intensive Erfahrung. Das also glaube ich, ja. Es war zum Schluss dann so, ich habe dann im Internet ein bisschen recherchiert, weil sie konnte sich unglaublich schlecht trennen. Also von uns, weil sie auch so sich so Sorgen gemacht hat immer. Und dann habe ich zum Schluss, habe ich mich zu ihr gelegt, eben hatte ihren Kopf so an meinem Busen liegen und habe gesagt, Mama, so, jetzt bin ich da und jetzt packen wir mal deinen Koffer und jetzt überlegst du dir mal, was du da mitnehmen möchtest und dann bringe ich dich zu einem Flugplatz und dann kannst du hinfliegen, wohin du möchtest und du kannst immer da sein, wo du willst. Also ich bin eigentlich kein gläubiger Mensch und auch überhaupt nicht esoterisch. Ja. Und ich bin auch jetzt erst aus der Kirche ausgetreten. Muss man eben sagen, das finde ich ganz, ganz toll und ganz rührend, was du gerade erzählst. Ganz toll, muss ich sagen. Großes Kompliment, wie schön du das gemacht hast. Also so etwas zu sagen, komm, wir packen jetzt mal den Koffer und dann gehen wir zu einem Flugplatz und dann fliegst du dahin, finde ich ganz, ganz toll, wirklich. Habe ich noch nie so gehört. Ja, es war wirklich. Ich glaube, erzähl mal weiter, wie es dann war, bis also sie gestorben ist. Ich habe dann gesagt, eben Mama, und ich weiß, du kannst dich nicht von uns trennen, aber ich weiß ganz sicher, dass du dann irgendwie bei uns sein kannst und wenn du deinen Koffer packst und dass du überall sein kannst, wo du möchtest. Und danach, vier Stunden danach oder so, fingen die Beine an, marmoriert zu werden eben. Und ich habe gesagt, ich bin bei dir, Mama, ich bin immer bei dir und du musst keine Angst haben und du kannst gehen, du kannst mich auch alleine lassen. Mhm. Ich schaffe auch meine Steuererklärung und sowas. War sie da noch bei Bewusstsein? Nein, aber sie hat es mitbekommen. Ja, ja, das glaube ich sie auch. Sie hat also wirklich meine Hand gedrückt immer wieder, ja, ganz fest. Und sie konnte vielleicht nicht mehr reagieren, aber sie hat es mitbekommen. Ich weiß es einfach. Wie waren die letzten, sagen wir, 2 Minuten? Ja, es war so, dass eben mein Stiefvater so ein bisschen so hin und her gewuselt hat, weil er so ein nervöser Typ ist, ne? Und dann habe ich gesagt, jetzt komm, setz dich hin. Jetzt ist es soweit. Und mein Bruder ist auch so ein Verdränger eher und ist auch geflohen und da ist noch ein Handy ran. Da habe ich gesagt, setz dich hin. Und dann haben die beiden Hände gehalten, der eine links, der andere rechts. Und ich hatte die Hand auf dem Herz eben und dann habe ich halt gemerkt, wie das Herz einfach, das war für mich ein Wahnsinnsmoment, muss ich sagen, wie dieses Herz auf einmal, es hat so, also meine Mutter, man muss sagen, meine Mutter hatte ihr Leben lang Herzprobleme und ich auch und unsere ganze Familie, wir haben immer Herzprobleme gehabt, irgendwelche Herzrhythmusstörungen und so. Sie hatte immer Angst, dass sie an einem Herzinfarkt stirbt oder irgendwas dergleichen. Und das Herz hat bis zum Schluss, also alles andere hat versagt, ja, aber das Herz war noch voll da und hat noch gebumpert und das hat mir auch zu weh getan, ja. Das aber du hast dann den letzten Herzschlag. Den letzten Herzschlag. Ich hatte ihr Herz quasi in der Hand, weil sie hat nur noch 38 Kilo gewogen zum Schluss und ich habe ihr Herz direkt unter mir, unter meiner Hand gehabt. Und dann hast du gemerkt, irgendwann, das war jetzt. Und ich habe gemerkt, jetzt wird es langsamer und so leichter einfach. Und dann war es irgendwie wie so ein, ich bin wirklich kein esoterischer Mensch, aber es war wie ein. Das ist ja auch ein hochexistenzielles Erlebnis, was du da hattest. Ja. Claudia, weißt du, ich glaube, dass du so gut gehandelt hast und es so richtig gemacht hast, richtiger kann man es gar nicht mehr machen. Und dass du deine Mama einen so großen Dienst erwiesen hast. Ich erahne deinen Schmerz und deine Traurigkeit. Ja. Aber ein Trost ist, dass du es so gut gemacht hast und dass du deiner Mama es so ermöglicht hast, so schön ermöglicht hast zu gehen. Das ist ganz, ganz toll. Das wirst du dein ganzes Leben lang auch nicht vergessen. Und nee, werde ich auch nicht. Das war absolut richtig und das ist gut. Das ist absolut gut. Ja. Du wirst jetzt noch so viele traurige Wochen und Monate haben und immer wieder. Aber es hat auch in allem ist auch etwas sehr Tröstliches und das finde ich sehr gut. Ja. Ich freue mich, dass du mich angerufen hast, Claudia. Und danke dir für dein Vertrauen. Ja, also vielen Dank, dass ich könnte ich vielleicht noch ein Autogramm haben. Na klar, wir rufen dich gleich nochmal an wegen der Anschrift. Ja, super. Wünsche dir und deiner Familie für die jetzige Zeit, für die Zukunft alles Gute und viel Kraft. Und ich freue mich, dass du angerufen hast. Vielen Dank, Domian. Gerne. Tschüss. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, ich will euch mal einfach mal zwischendurch was zeigen. Das kann ich jetzt nur zeigen. Das kann ich in den Radio-Zuhörern natürlich jetzt nicht zeigen. Aber Kasper, ein Zuschauer oder Zuhörer, Kasper hat uns ein Foto geschickt. Im Fernsehen kann man es sehen. Ich beschreibe es mir eben den Radio-Zuhörern. Das ist ein altes Foto. Ich vermute mal so aus den 50er Jahren. Dort steht ein alter Radiokasten. Ich kann mich auch noch gut erinnern, meine Eltern hatten früher auch so ein Ding. Daneben sitzt ein Mann, vielleicht ein Opa von Kasper, ich weiß es nicht. Und auf dem Radiokasten, auf einem gehäkelten Deckchen, steht ein Hirsch, der fast genauso aussieht wie unser Hirsch. Nur dieser Hirsch ist braun. Und Kasper hat sich gleich erinnert gefühlt an unseren Hirsch und hat gedacht, na, schicken wir doch mal zu Domian und freuen die sich vielleicht drüber. Haben wir uns gefreut und wir haben es jetzt auch gezeigt, das Foto von Kasper. So, und jetzt machen wir ganz einfach weiter, nämlich mit Rolf. Und Rolf ist 45 Jahre. Guten Morgen, Rolf. Morgen, Domian. Hallo, Rolf. Weswegen rufst du an? Domian, ich rufe nochmal an wegen der Mirko-Geschichte. Ja. Und ich habe das gestern verfolgt. Ich habe heute nochmal mit Kurt das Gespräch verfolgt. Ich habe heute auch den Film gesehen, Haltet die Welt an, mit Christine Neubauer. Das ging über den kleinen Felix, der ermordet worden ist. Ja, ich habe ihn nicht gesehen, aber ich habe darüber gelesen, ja. Ist ein sehr schöner Film gewesen und ich finde finde ich gut, dass sie sowas zeigen. Mhm. Aber darum rufe ich nicht an. Es geht darum, um ihm zu verzeihen. So einen Menschen, bin ich der Meinung, kann man nicht verzeihen, darf man nicht verzeihen. Mhm. So ein Mensch gehört hier nicht mehr her. Was heißt das konkret? Das heißt konkret, meine Meinung, meine Ansicht ist, wenn man hundertprozentig bewiesen hat, dass der das ist, der erste Täter, der hat ein Kind getötet, der hat kein Recht mehr auf dem Leben. Ist meine Meinung. Dann begeben wir uns auf die furchtbare Stufe dieses Menschen, wenn wir Gleiches mit Gleichem vergelten. Es geht ja immerhin darum, was hat er getan? Ja. Und wenn ich das dann immer wieder höre und dann immer diese schlimmen Kindheiten und. Was können andere Leute dafür? Warum? Darum nimmt sich so eine Menschen dieses Recht, nicht einmal, dass sie es getötet haben, sondern auch noch tagelang eingesperrt, gequält. Was muss ein Kind doch da ertragen? Mhm. Wenn er jetzt wirklich die Todesstrafe, wenn das wirklich mal sein sollte, er schläft dabei aber noch sanft ein. Aber selbst wenn wir uns mal jetzt auf die Ebene der Todesstrafe begeben, die ich nicht für richtig halte, ich finde, ich sage das ja immer wieder, ich halte das für einen großen zivilisatorischen Fortschritt, dass wir in Deutschland, in Europa keine Todesstrafe mehr haben. Ich finde es grauenhaft, was in Amerika vor sich geht. Ja. Selbst wenn es die Todesstrafe gäbe, ist er nicht viel mehr gestraft, wenn er lebenslänglich eingesperrt ist? Und sich bewusst mit seiner Tat auseinandersetzen muss. Tun Sie das, Domian? Ob Sie das wirklich alle tun? Ich glaube nicht, dass es denen gut geht im Knast. Also mit sich selbst. Nicht wegen des Knastes, sondern mit sich selbst. Ich denke mal auch, dass die wohl auch keine Freunde viel haben, wenn die anderen wissen, was sie sind. Im Knast bist du ganz unten, wenn du einem Kind was getan hast. Ganz unten. Gehe ich auch mal ganz stark von aus. Mhm. Aber ich bin der Meinung, ich komme nun gerade aus der Gegend, wo hier die ganzen Kinder oder viele Kinder ja schon verschwunden sind. Mhm. Und wenn das meinen Kindern oder eins von meinen Kindern damals passiert wären, und ich würde jetzt im Gerichtssaal sitzen und würde dieses Schwein in den Augen gucken, und die hätten dann ein Urteil gesprochen von 15 Jahren, meinetwegen. Ich würde versuchen, doch über Tische und Stühle zu klettern. Und selbst wenn die mich dann 15 Jahre einsperren, aber... Ich will dir was sagen, Rolf. Wenn mein Kind ermordet worden wäre, wäre ich persönlich spontan auch für die Todesstrafe. Ich glaube, das ist eine menschliche Regung. Im ersten Moment zumindest. Ja. Aber ich möchte nicht, dass es in die allgemeine Gesetzlichkeit einfließt, dass wir die Todesstrafe wiederbekommen. Dann sollen sie die wieder wie ganz früher, sollen sie die Vogel freisprechen. Ja, aber das ist ja martialisch. Ja, die Leute wissen doch, was sie getan haben. Ja. Warum? Wenn die aber doch hundertprozentig wissen, scheiße, wenn ich erwischt werde, dann bin ich dran, dann ist es aus mit mir. So, doch endlich mal einen P vorsetzen, das wird doch immer schlimmer. Die müssen doch mal Strafen setzen, die doch wirklich ranklotzen. Ja, aber das Traurige und das Schlimme ist ja, dass selbst diese Strafen nicht abschrecken und dass es immer wieder solche Täter geben wird. Dieser Mann ist ja nun lebenslänglich verurteilt plus Sicherheitsverwahrung. Ja. Würdest du denn so eine Todesstrafe selbst auch ausführen? Das müssen ja auch noch Menschen machen. Ich sage mal, wir gehen jetzt mal darauf zurück, wenn das jetzt mir passiert wäre. Gut, wenn es dein Kind wäre, okay. Dann, ja, und die hätten gefragt, würden sie das machen, würden sie die Spritze setzen, dann würde ich sagen, mit dem größten Vergnügen. Vorhin hat die Anruferin, ich weiß gar nicht, wer es war, Petra war es, glaube ich, sie hat gesagt, das hat mir gut gefallen, wir haben nicht das Recht, egal was geschehen ist, anderen Menschen das Leben zu nehmen. Das finde ich eine hohe ethische Einstellung, die ist ja beeindruckend. Es ist ja auch vollkommen richtig. Aber hier geht es ja jetzt darum, er hat einem Menschen das Leben genommen und er hat eine ganze Familie, mehrere Menschen, ein Loch reingerissen, ein ganzes Leben. Er hat ja nicht nur das Leben zerstört, er hat ja auch die anderen, die Geschwister, das ganze Umfeld. Es ist ja alles kaputt. Aber, aber reicht es nicht, wenn man ihn jetzt wirklich für sein Leben lang einsperrt? Ich weiß nicht, denen geht es ja einfach auch zu gut. Das ist, tut mir leid, ich sehe das so und das ist doch keine Strafe in dem Sinne mehr. Weißt du, ich weiß ja gar nicht, die persönliche Erregung, wenn das eigene Kind betroffen wäre, kann ich ja komplett verstehen und verstehe dich da auch. Ja. Aber ich weiß gar nicht mal, ob ein Vater, der den Mörder seines Kindes selbst umbringt, ob es dem Vater dann besser geht danach? dadurch wird das Kind auch nicht mehr lebendig. Ja, also ich kann jetzt nur für mich sprechen und ich kann ja auch jetzt nur so sprechen, wenn ich versetze mich da ja nun halt eben rein. Also ich weiß ja nun jetzt selbst nicht, um Gottes Willen, ich will es auch nie erfahren. Ich will es auch wirklich nie erfahren, wenn es wirklich so wäre. Aber ich bin der Meinung, wenn ich das jetzt hätte tun können, hätte die Möglichkeit und ich hätte es getan, ich denke mal, dann hätte ich eher meinen Frieden gefunden, als wenn ich gemerkt hätte, er steht jetzt auf, oh guck mal, jetzt geht er gleich zur Arbeit, da verdient er noch so ein bisschen sein Geld, dann kann er einmal die Woche dort einkaufen und ich wage das zu bezweifeln. Ich weiß es nicht, Rolf. Ich wage es nur zu bezweifeln, ob man dann eher seinen Frieden finden würde. Es ist ja auch noch so, wenn das gerade passiert ist, würde man als persönlich Betroffen ja noch wieder anders reagieren, als wenn vielleicht 4, 5, 8 Monate ins Land gezogen sind, wenn man darüber nachgedacht hätte. Die spontane Reaktion sei mal dahingestellt. Also das ist ein sehr schwieriges Problem. Da werden wir beide jetzt auch nicht zueinander kommen sollen, wollen wir auch gar nicht. Wir wollen uns dann nur darüber unterhalten. Das ist verdammt schwer. Wir sprechen ja auch jetzt nicht von irgendeinem Autounfall, wo ein Autofahrer vielleicht auch durch Alkoholeinfluss vielleicht ein Kind getötet hat. Ja. Das sehe ich wiederum noch ganz anders. Ja. Obwohl das in meinen Augen, warum fährt der Idiot mit Alkohol und hätte nicht passieren dürfen? Es ist passiert, aber das ist noch Quälerei dazu. Ich hab nur jetzt gedacht, als ich das Interview gesehen habe mit den Eltern, die das für mich glaubhaft rüberbringen, aufgrund ihres starken Glaubens. Ich glaube es ihnen wirklich. Ja, glaubst du es? Also ich zum Beispiel nicht. Ich kann mich an den Satz erinnern, wo sie sagte, wo der Junge noch da war und dann ist sie mal ins Zimmer gegangen, ich weiß nicht, ob du das auch mal gekriegt hast, und da hatte doch Gott zu ihr gesprochen. Nee, das weiß ich und nicht. Dann hat sie doch gesagt und dann kam eine Stimme und das war Gott, sagt sie. Und da sagte sie, ich glaube Sandra hieß die Mutter, Sandra, was hältst du davon, wenn ich Mirko zu mir nehme? Und dann hat sie gelacht, so sagte sie das in dem Interview im Fernsehen, da hat sie gelacht und sagte so scherzeshalber, tja, das kannst du gerne machen. 10 Jahre lang habe ich ihn jetzt versorgt, aber dann musst du ihn gut versorgen. Okay. Wenn sie wirklich so an Gott glaubt und er hat schon mit ihr gesprochen. Gut, lass uns das nicht vertiefen. Ich kann das jetzt nicht beurteilen, ob das so stimmt, ob die das so gesagt hat. Was ich nur sagen wollte, ich glaube ja, dass Menschen aufgrund ihres Glaubens so eine Haltung einnehmen können. Aber was passiert, wenn diese Menschen vielleicht durch irgendwelche Umstände ihren Glauben mal verlieren? Was bricht dann alles zusammen? Also wollen wir für die Eltern hoffen, dass sie ihren Glauben nicht verlieren und dass sie das so hinkriegen? Sie haben ja immerhin noch 3 andere Kinder, für die sie auch da sein müssen und auch dann nach vorne schauen müssen. Lieber Rolf, danke für deine Meinungsäußerung und für deine ausführliche Argumentation. Alles klar, Domian. Auf Wiederhören. Okay. Tschüss. Jo, bis dann. Ciao. So, 1.53 Uhr haben wir und hier ist Nadine und die ist 33. Guten Morgen, Nadine. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Nadine, was ist dein Thema? Ja, ich habe mich 2009 gegen die Schweinegrippe impfen lassen und ich bin jetzt sehr krank geworden. Durch die Impfung? Ja, also das wurde erst über ein Jahr später festgestellt. Ich bin immer häufiger eingeschlafen und auch teilweise beim Sex. Beim Sex? Ja, als aktive Partnerin. Und dann war ich im Schlaflabor und hat man festgestellt, dass ich die Narkolepsie habe. Das ist genau erklärt. Die Schlafkrankheit. Und die ist ausgelöst durch den Impfstoff der Schweinegrippe. Ja, weil bei der Narkolepsie ist es so, dass man normalerweise dieses typische HLA-06er-Gen hat und das habe ich nicht. Das ist genetisch schon. Und darauf hat man geschlossen, dass es von der Impfung kommt. Und es gibt in Deutschland nur noch weitere 28 Fälle, die bestätigt sind beim Paul-Ehrlich-Institut und die suche ich auf diesem Wege. Also man wird völlig alleingelassen, die Ärzte sind völlig überfordert und keiner will was mit einem zu tun haben. Und mir rattert gerade direkt etwas in den Kopf. Du könntest ja die Firma, die diesen Impfstoff produziert hat, auf Schadensersatz erklagen. Nein, das kann ich nicht, weil die Bundesregierung hat die Firma von jeglicher Haftung freigestellt. Ach, das haben die gemacht? Ja, das war die zweite Impfure. Die erste Impfure war ja dieser natürliche Impfstoff mit diesem Ei-Extrakt da oder was es da war. Und der zweite Impfstoff, mit dem ich geimpft worden bin, das war dieser Quecksilberbeschleuniger. Ja, weiß ich gar nicht mehr so genau. Ich war damals sehr skeptisch und habe das alles gar nicht machen lassen. Ja, und ich habe das machen lassen, weil ich ein behindertes Kind habe und ich hatte halt Angst, dass mein Kind krank wird. Und Dann haben wir gesagt, Mensch, komm, du die Kompletti, wir gehen zum Kinderarzt, wir lassen uns alle impfen. Also die Frage ist jetzt, da werden sich jetzt Juristen wahrscheinlich unter Umständen auch draufstürzen, wenn kann die Bundesregierung die Haftung ausschließen, wenn schon die Firma nicht die Haftung übernimmt, kann dann die Bundesregierung oder der Bund vielleicht die Haftung übernehmen? Ist denn wirklich nachgewiesen, kann man das richtig nachweisen, dass das der Auslöser ist? Also vermutet man das in einem hohen Prozentsatz? Also ich sage jetzt mal so, meine Infos, die ich habe, man muss ja mal vorsichtig sein, ne? Also von dem Ding, wo ich gemeldet bin, ne? Mhm. Als Teilnummer, da ist es so, dass man sagt, man hat eine neue Krankheit erschaffen. Mhm. Durch den Impfstoff. Mhm. Die Narkolepsie an sich ist ziemlich unerforscht und die Narkolepsie durch die Impfung noch weniger. Mhm. Und man kann sich auch nicht erklären, woher das kommt. Mhm. Und in Finnland und in Norwegen war das halt eine Zwangsimpfung. Die Leute mussten sich impfen lassen. Dadurch ist die Statistik auch sehr hoch und darüber wurde auch berichtet in den Medien. Achso, das heißt, in Finnland zum Beispiel gibt es mehrere Fälle von deiner Art. Ah ja. Genau. Aber bei uns möchte keiner darüber berichten. Ich habe also etliche Medien angeschrieben, habe gesagt, ich würde auch gerne darüber berichten wollen. Wunderlich, weil das ist doch ein hochinteressantes Thema und da werden die Kollegen sich doch mit Sicherheit auch von den Printmedien sich damit beschäftigen wollen. Oder nein, nicht wirklich, weil niemand will sich mit der Bundesregierung anlegen. Nein, sind doch unabhängige Journalisten. Dann wird aber der WDR sich da mal hinterklemmen, unsere also Kollegen hier. Also tatsächlich so, dass es hier auch um einen sehr hohen Impfschaden geht. Den ich ja auch versuche geltend zu machen, weil es ist so, bei der Narkolepsie, die durch die Impfung verursacht worden ist, sterben Gehirnzellen ab. Ja, das war gerade auch noch meine Frage, die jetzt gerade untergegangen ist. Wie geht es dir denn jetzt und wie stark hat die Krankheit sich ausgebreitet? Also mittlerweile sehr schlimm und ich kann nicht mehr arbeiten. Ich schlafe immer häufiger ein und habe immer häufiger Aussetzer und bei der Narkolepsie ist es auch so, dass man automatisches Handeln hat. Also man macht Dinge, die man überhaupt nicht mitbekommt, also in so einem Trance-Zustand, Halbschlafzustand und man wirkt wach, aber man ist es nicht. Wie viele Stunden am Tag schläfst du? Oder ja, von 24 Stunden, wie viele Stunden schläfst du? Also nachts bin ich sehr aktiv, wie man merkt. ja, tagsüber 2-3 Stunden immer mal wieder. Immer also, zwischendurch so, kann man sagen. Hm? Aber du hast ein Kind zur Versorgung, ein krankes Kind. Drei Kinder? Ein behindertes Kind. Wie macht man das, wenn man ständig einschläft? Die Kinder wissen Bescheid. Kannst du einkaufen fahren? Darfst du Auto fahren noch? Wenn ich weiß, ich habe geschlafen, ich habe die Medikamente genommen, ja. Aber es ist alles schwierig, es muss alles genau ausgeschüftelt werden. Ja, und auch diese Kataplexien sind da halt auch schlimm. Ne? Wenn ich jetzt zum Elterntreffen gehe, Stammtisch von der Schule oder so, und ich lache mir einen weg, dann falle ich halt um. Was heißt Katalepsien? Das ist teilweise ein kompletter Tonusverlust, das heißt, meine Muskeln erschlaffen. Durch die Freude oder durch die Aufregung. Achso, das heißt, du sitzt da und freust dich mit den anderen Eltern und dann? Dann falle ich mit dem Gesicht in den Teller rein. Ach du lieber Gott. Ja. Also ganz schnell, du wolltest auf diesem Wege Leute suchen. Sag's nochmal, weil die Sendung gleich vorbei ist. Ja, bitte. Ich suche all die Menschen, die auch durch die Schweinegrippeimpfung krank geworden sind. Bitte meldet euch bei 1 Live. Bitte, bitte, bitte. Genau. Damit ich nicht alleine bin, damit wir uns austauschen können. Ja, es werden wahrscheinlich nicht viele sein in Deutschland, aber... Nein, nur 29. Ja, genau. Bitte also bei 1 Live Domian melden und wir werden das dann an dich weiterreichen. Oder auch wer Fragen hat und sich nicht sicher ist. Viele wissen gar nicht, dass sie krank sind. Ja. Ja, ich wäre echt ganz dankbar über jeden. Also, ich verspreche dir, alles, was ankommt, geht direkt an dich. Und ich würde gerne auch an der Sache dranbleiben, dass wir vielleicht dann in ein paar Monaten nochmal telefonieren miteinander, je nachdem, wie viele Leute sich gemeldet haben, was aus geworden ist. Oh, echt gerne. Dankeschön. Erstmal ganz vielen Dank. Ich bin total überglücklich, echt. Meine Liebe, wie gesagt, ich verspreche es dir und du hörst von uns. Ja, ihr habt meine Nummer, ne? Wir haben deine Nummer. Alles Gute wünsche ich dir. Okay, danke, du. Tschüss. Gerne. Ciao. Tschüss. So, meine Lieben, das war schon... unsere erste Woche. Mensch, wie die Zeit vergeht. Am Montag nach der langen Sommerpause haben wir hier angefangen und nun ist schon wieder Wochenende. Also, in der Technik heute Nacht Christoph Gellert. Jetzt ist, wie gesagt, Wochenende. Ich wünsche euch ein schönes und gutes Wochenende. Sonniges Wochenende. Es wird ja ganz toll draußen und wir sehen und hören uns wieder in der Nacht vom Montag auf Dienstag dann auch wieder mit einer freien Themennacht. Bis dahin. Tschüss.